1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Roman Lob ist schuld, dass wir zu spät sind, weil gerade im WDR Fernsehen ein Bericht über ihn gelaufen ist. Wir drücken ihm natürlich sehr, sehr die Daumen, dass er es morgen, naja, wenn nicht vielleicht schafft, aber auf jeden Fall auf einen guten Platz in Baku kommt. So, wir haben eine freie Themennacht, wie immer freitags. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist Heike. Und Heike ist, wie alt ist sie? 38. Hallo Heike. Hallo Domian. Hallo Heike, um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe letztes Jahr schon mal mit dir gesprochen und da habe ich... Das war die Geschichte, mein Freund, der mich nach Berlin und Aachen entführt hat. Ja, ich erinnere mich grob. Ja, und zwar ist es so gelaufen, ich habe mich hinterher auch bei einer Selbsthilfegruppe gemeldet für Entführungsopfer. Hm. Vielleicht doch nochmal ein paar Sätze zu der Geschichte, damit wir alle gemeinsam also, einsteigen können. Ja, genau. Und zwar, er hat mich damals ins Auto gelockt und hat gesagt, er wird mich zu meiner Tochter fahren, die ja damals bei dem Vater, beziehungsweise bei Vater und Schwester, also bei der Tante groß geworden ist. Und hat mir dann mit Gewalt während der Fahrt mein Handy weggenommen, aus dem Auto geschmissen. Hat gesagt, wenn ich dich nicht kriege, kriege ich auch kein anderer. Also er wollte mich nicht teilen und hat mich dann teils nach Berlin, nach Aachen und überall im Schwarzwald überall entführt und war immer dabei, hat mich eingeschlossen. Ich habe nicht den Mut gehabt, von ihm wegzulaufen. Ja, sagst du nochmal, wie lange diese Odyssee damals gedauert hat? Also damals waren das Pi mal Daumen 6 Monate. Das ist Wahnsinn. Der Mann hat dich 6 Monate wirklich in seiner Gewalt gehalten, ja, so kann genau. man das sagen. Ja, genau, ja. Als wir beide telefoniert haben, wie war der Stand der Dinge da? Also damals war er in Aachen, hat sich da bei irgendwelchen Kumpels eingenistet und hat gesagt, er hätte da neu angefangen. Also er hätte auch, er war jetzt ja nicht irgendwie ein obdachloser Penner oder sowas. Also er hat nicht getrunken und sowas, sondern er hätte wieder einen Job als Fernfahrer und hätte so angefangen und also hätte einen Neuanfang gemacht. Ich meine, als wir telefoniert hatten, warst du natürlich von ihm losgekommen. Das, ja, genau. Ne, das war schon so. Und meine WG-Mitbewohner, wo ich sagen muss, da war es auch vorne und hinten, hat mit der Kohle so ein bisschen gehapert. Und weil das ging... um Hartz IV und die Wohnung war nicht bezahlbar und alles Mögliche. Wie bist du denn damals wie hast du dich von ihm losreißen können? Also ich habe das damals gesagt, ich habe ihm damals selber auch gesagt, er sollte sich mir nicht mehr nähern, weil es gibt auch wirklich Theater mit der Polizei und alles. Und er hatte auch wirklich damals noch ein bisschen Angst vor gehabt. Und ich habe ihm gesagt, also es wäre nicht gut, wenn er sich mir nähert und es gäbe auch Theater und das müsste nicht sein, dass er sich da wieder... Nee, wie bist du von ihm weggekommen? Er hat dich ja entführt, er hat dich ja, ja genau, eine ganze wie gesagt, Weile... Ich habe ja damals habe ich, wie gesagt, da wurde mich eingesperrt, das war ja ein Obdachlosenheim. Und er ist dann wirklich, ich habe mich ja deshalb nicht von ihm losreißen können, weil er Tag und Nacht... beziehungsweise, also er stand ja ständig hinter mir, war dabei, ich habe mich aus purer Angst nicht losreißen können. Er ist, wie gesagt, einen Abend unterwegs gewesen mit Kollegen Billard spielen. Ja. Und wie gesagt, eine WG-Mitbewohnerin von ihm, die hat mir durchs offene Zimmerfenster, das hat sich bekloppt an, das Handy mir durchgereicht. Und da konnte ich meine Bekannten anrufen, die sind da genau, aufgekreuzt. So war es dann. Genau. Hast du diesen Mann angezeigt? Ich habe ihn erst angezeigt, ja. Ich habe ihn angezeigt. Und das kam auch dazu, dass es eigentlich zur Verhandlung hätte kommen sollen. Eigentlich heißt, es ist nicht zur Verhandlung. Eigentlich heißt, es ist nicht dazu gekommen, dass ich dummerweise aus Mitleid wirklich diese Anzeige wieder zurückgezogen habe. Wie bitte? Damals. Dieser Mann hat dich über Monate quasi wie eine Geisel gehalten. Richtig, genau. Also, und ich habe... Das ist auch der Grund deines Anrufes heute, dass du mir das erzählen willst. Richtig, genau. Und Stand der Dinge war, dass vor knapp 9 oder 8 oder 9 Monaten ist er in die Gegend gezogen, wo ich damals auch gelebt habe, da in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wenn Lippstadt was sagt, Kreis Soest, Lippstadt. Und da ist er wieder hingezogen. Und da wohnst du auch? Und da wohne ich jetzt auch, also in der Nähe. Jetzt nicht mal in diesem Ort, wo er lebt. Und dann haben meine Mitbewohner gesagt, ach ja, Gott, gib ihm doch nochmal eine Chance und er kriegt ja eine fette Rente und dann können wir vielleicht noch ein bisschen was abkassieren. Haben ihn quasi mit in diese WG genommen, ohne dass ich es mitbekommen habe, hinter meinem Rücken. Wie? Weil, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, ich muss dich fragen, sonst kommen wir nicht weiter. Du hast in einer WG gewohnt. Genau. In diese WG bist du geflüchtet, nachdem du von diesem Mann losgekommen warst. Genau. So. Und jetzt gab es eine Anzeige, du hast die Anzeige zurückgenommen. Ja. Weil deine WG-Mitbewohner unter anderem gesagt haben, gib ihm noch mal eine Chance. Und der Typ hat Kohle. Ja, genau. Und die haben den dann auch in diese WG hineingeholt. Weil es dann noch mehr Geld gibt. Genau, richtig. Wie, aber da musst du doch, du hast ihn doch dann gesehen, wenn er dann auch in der WG war, oder wie? Ja, genau. Er kam dann abends vorbei und sagte so, ja, deine Leute haben mich angerufen und die haben gesagt, ich könnte hier wohnen, weil es ist ja noch ein Zimmer frei und dann läuft die Kohle vernünftig, weil die haben ja ständig... Was reden wir hier? Das ist Freiheitsberaubung, was richtig, der Mann mit dir gemacht hat. Warum lässt du das alles mit dir machen? Ich habe es selber auch erst nicht verstanden. Ich habe gedacht, gut, okay, im ersten Moment war ich natürlich klar auch wie vom Kopf getreten und dachte, das kann nicht wahr sein und es geht der ganze Albtraum von vorn los. Er hat sich im Zaum gehalten, solange meine WG-Mitbewohner da waren. Er hat sein eigenes Zimmer gehabt. Es lief am Anfang wirklich, sagen wir mal so. Warum machst du das mit? Wieso hast du den jetzt nicht nochmal angezeigt? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ja, genau. Wir halten nochmal fest, der Typ hat dich 6 Monate, sagst du, genau. Ne? Ja. 6 Monate hat er dich quasi gefangen gehalten und ist mit dir nach Aachen, in den Schwarzwald, nach Berlin gefahren. Richtig, genau. Und du hast in diesen 6 Monaten nichts Eigenständiges tun können. Richtig, genau. Der hat dich eingesperrt in Zimmer, in Hotelzimmer. Richtig, genau. Du konntest nicht telefonieren. Du warst quasi für deine Umwelt, für deine Verwandten. Haben die eigentlich keine Vermisstenanzeige gestellt? Ja. Das Verrückte war, dass ich mich damals aus Angst freiwillig, als er noch bei mir war und mich kontrolliert hat, angemeldet habe in diesen Orten, die er dann gesagt hat, die er vorgegeben hat. Und sobald du dich freiwillig anmeldest oder irgendwo aus eigener Initiative, irgendwo sagst du ja, so zum Beispiel, ich melde mich da und da an. Ach so, kennst du nicht als vermisst. Genau, giltst du nicht mehr als vermisst. Aber du hast doch wahrscheinlich auch enge Angehörige, die sich Sorgen gemacht haben. Das Problem ist, dass es bei mir und meiner Adoptivfamilie, weil ich bin adoptiert, dass es da derbe Risse in der Okay, es gibt also keine so nahen Menschen. Genau. Ja, aber nochmal zurück zum Stück. Der Stand der Dinge ist, dass es bis vor 3-4 Wochen, dass diese WG noch bestanden hat. Und es wurde so extrem, dass er wirklich angefangen hat, es hört sich jetzt pervers an, meine Unterwäsche zu kontrollieren. Er hat mein Handy nachgeguckt. Weißt du, du musst das gar nicht weiter aufzählen. Ich bin abgehauen. Ich bin jetzt untergetaucht und er weiß auch nicht, wo. Es weiß auch niemand im Moment, wo ich bin. Es weiß niemand, wo ich bin. Und ich habe mir jetzt auch eine Psychologin gesucht hier im Ort, die mir wirklich sehr, sehr, sehr hilft und die mir schon sehr gute Ratschläge gegeben hat, wie ich das jetzt so weitermeistern kann. Das Arbeitsamt weiß auch Bescheid, weil ich kriege im Moment noch einen Teil Hartz IV, wie gesagt, weil ich im Moment durch meinen Unfall damals arbeitsunfähig, ich habe jetzt nur ein paar Putzstellen, die ich da erledigen kann. Okay. Hältst du es so möglich, ich sag's mal so, es hört sich an wie eine Form von psychischer Abhängigkeit, in der du stehst zu diesem Mann. Dass du dich so merkwürdig, du verhältst dich ja äußerst merkwürdig. Kein, sag mal, Mensch mit gesundem Menschenverstand würde sich ja so verhalten. Niemand hätte die Anzeige zurückgezogen. Niemand wäre mit dem dann wieder in eine WG gezogen. Wie absurd. Das ist richtig. Das ist richtig. Also ich habe mir das auch schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Und der Grund war wahrscheinlich, dass er mir ein paar Mal wirklich, das hört sich jetzt wieder an, so, ja, mein Gott, man soll das machen, dass er mir wirklich, oder nicht nur mir, auch anderen Leuten angedroht hat, er wird sich das Leben nehmen. Und inzwischen bin ich auf dem Standpunkt, wenn er meint, er müsste das machen, soll er es machen. Bist du denn hier so weit, dass du ihn jetzt nochmal anzeigen willst? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil der Punkt bei mir angekommen ist, ich kann seitdem nicht mehr schlafen, ich kann kaum noch essen, ich baue körperlich auch inzwischen ab und es kann so nicht weitergehen, weil ich merke, es schadet jetzt ja nicht nur meiner Umwelt oder den Leuten, die ich kenne, es schadet mir auch selber in einer Art und Weise, in der ich selber alarmiert bin, genau, ne? Selber auch derart alarmiert bin, dass es mir wirklich richtig Sorgen macht. Also du bist jetzt in einem geschützten Raum. Ich bin jetzt im Moment in einem geschützten Raum, sehr bei gut. jemandem, der mich auch beschützt, okay. und wo die Polizei alarmiert ist und wo ich auch wirklich Polizeischutz habe. Sehr gut. Das heißt, man nimmt das schon sehr ernst von Seiten der Polizei. Man nimmt es sehr ernst. Also die haben es wirklich, wie gesagt, durch anwaltlichen Beispruch und polizeiliche Hilfe wirklich sehr ernst genommen. Gut. Psychologin hat auch gesagt, es hat jetzt nichts mit Dummheit oder Naivität zu tun. Es ist ein Abhängigkeitsverhältnis gewesen. Und es werden jetzt wirklich Schritte eingeleitet, wo eben Einhalt geboten wird, ne? Sehr gut. Dann bin ich froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass du in Sicherheit bist, dass nicht noch weiter was passiert. Okay. Und hoffe sehr, dass du stabilisiert wirst von der Psychologin, mit der du da zusammenarbeitest. Und dass es dann auch zum Prozess kommt, dass der Typ seine gerechte Strafe kriegt. Das Problem ist, dass dieser Typ, wie du nennst, dass er damals, also ich habe das selber ja gar nicht ausgesehen, sondern der Freund, bei dem ich mich jetzt mehr oder weniger untertauche, der hat mich damals gesucht. Der hat mich ja damals, als ich vermisst wurde, weil du hast mir ja vorhin gefragt, ob ich niemand gesucht hätte. Und dieser Freund, den ich jetzt habe, bei dem ich untergetaucht bin, der hat mich damals gesucht. Und er ist auch zur Polizei gegangen und es hieß, er ist hin und her und dann haben sie herausgekriegt, dass ich mich da und gerade gemeldet habe. Und dann hat er gesagt, aber der Typ war das und hat darauf beharrt mit einer Standhaftigkeit, die man eigentlich gar nicht für möglich halten sollte. Wie, der Typ verstehe ich nicht. Also der Mann, bei dem ich mich jetzt verstecke. Mhm. Also dieser gute Freund, bei dem ich mich jetzt verstecke. Was? Und dann hat er also gesagt so, ja, und der Typ war das. Und dann hat irgendwo bei der Polizei jemand gesagt, ja, okay, der Name kommt mir bekannt vor. Und hat ihm auf dem Monitor vom PC gezeigt, war der das. Und dann hat er gesagt, genau das war der Typ. Und er hat gesagt, das ist doch wohl nicht wahr. Und das kann doch nicht sein. Und der hat wohl schon damals seine erste Ehefrau grün und blau geschlagen. Und der wäre also, zu allen fähig. Also er ist Polizei bekannt. Er ist Polizei bekannt, ja. Was ich aber bis das überhaupt nicht wusste, das konnte ich nicht wissen. Er hat es mir nie gesagt. Ja. So, Heike, du bist in guten Händen. Das, ich bin in das guten freut Händen. Mich. Dennoch möchte ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Okay. Sehr gerne. Du legst auf, Magdalena ruft dich zurück. Alles klar. Und ich drücke die Daumen, dass alles gut geht und dass alles wieder bald seine geordneten Bahnen hat. Okay? Okay, ich danke dir. Sehr gerne. Und wenn ich nochmal eine Sache loswerden darf an den Mann, bei dem ich jetzt wohne. Ich wollte noch sagen, Andreas, ich liebe dich und wenn ich dich nicht hätte, wäre ich untergegangen. Okay. Danke, Domian. Der Andreas soll es gehört haben. Okay. Alles Gute, Heike. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Bernhard und der ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Bernhard. Um was geht's bei dir? Erst mal, dass ich bei dir anrufe. Ja. Sehen habe ich dich schon oft, wenn es bei mir beruflich möglich ist. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Domian. So, um was geht's? Freue mich auch, dass es so unproblematisch klappt. Ja, um was geht's? Domian, bei mir geht's um Folgendes. Ich bin Fleischkontrolleur in einem kleineren Schlachthof. Ja. Bin angestellt von einer Stadt. Und praktisch Angestellter im Veterinäramt. Mhm. Und da decke ich halt öfter mal Missstände auf und prangere die auch an. Was sind das zum Beispiel für Missstände? Zum Beispiel, was mich sehr gestört hat, dass in den Jahren 2008, 2009 und auch 2010 die Lebensbeschau unzureichend durchgeführt wurde. Die Lebendbeschau. Die Lebendbeschau. Was heißt jedes das? Jedes Schwein, Domian, was geschlachtet wird, muss von einem Tierarzt oder auch ausnahmsweise von einem amtlichen Fachassistenten, wie das heute heißt, also heute heißt es nicht immer Fleischkontrolleur, sondern heute heißt es amtlicher Fachassistent für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, muss jedes Tier angeschaut werden. Mhm. Und da gab es halt Zeiten, wo das sehr schlampig gemacht wurde. Ja. Was kann man denn beim bloßen Anschauen, was kann man da großartig erkennen? Wenn also da kann man zum Beispiel den Rotlauf erkennen. Das darf da nicht durch die Schlachthalle. Was ist das Rotlauf? Was ist das? Rotlauf ist eine bakterielle Erkrankung. Mhm. Oder zum Beispiel... Woran erkennt man die? Ja, das Tier ist dann hat wirklich einen roten Körper. Ach so, na gut, dann kann man es natürlich gut erkennen, ja, ich verstehe. So, dann ins Rötliche eine. Dann ist der Tierarzt auch deswegen bei der Lebensbeschau, um einfach schauen, ob die Sache auch ordentlich abgeht, das heißt für den Tierschutz, ob die Tiere nicht unnötig geschlagen werden. Wurden schon oft Tiere unnötig gequält, was du gesehen hast? Ja. Wie werden die Tiere gequält? Zum Beispiel in überfüllten Transportern. Da haben wir ja schon schlimme Bilder im Fernsehen gesehen. Dass die bei der Anlieferung, gerade in den Sommermonaten, schon tot im Fahrzeug liegen oder auch am Sterben sind. Wenn ein Tier tot im Fahrzeug liegt, ja, wird das entsorgt oder wird das verwurstet? Ja, das wird schon entsorgt. Wenn ein Tier sterbend in dem Fahrzeug liegt, wird das noch verwurstet? Ja, das ist so eine Sache. Also ja, eher sollte ja. Sollte nicht so sein. Bitte? Das sollte nicht so sein. Das wird dann, da gibt es schon auch mal Leute, die das dann noch reinziehen, so halb tot. Und wo es dann doch noch geschlachtet wird und in die Lebensmittelkette gelangt. Ich vermute mal, dass du Dinge siehst, wenn wir die normalen Menschen das sehen würden, uns wird's schaudern. Ja, aber leider sind da manche Leute, wo ich jetzt nicht dazugehöre, dann schon so abgebrüht, dass denen dies nichts mehr ausmacht. Das Tier ist dann bloß noch eine Ware. Ja, natürlich. Sag uns noch ein paar Beispiele, die dich sehr schockieren. Dann hat mich auch schon oft sehr schockiert, dass Hilfskräfte, es sind ja oft gar keine Metzger, die nennen sich zwar Lohnschlechter oder Metzger, aber es sind ja nur angelernte Kräfte von Billiglohnländern, die wo vielleicht 4,50 Euro oder 5 Euro in der Stunde kriegen, dass die den Tierkörper teilen mit einer Kettensäge oder mit einer Säge, schneiden in einen Abszess rein und die Zeit haben sie fast gar nicht, weil ja das nächste Tier schon am laufenden Band kommt und dann wird nicht einmal die Säge gewaschen oder richtig gewaschen, sondern gleich wieder der nächste Tierkörper geschnitten, sodass der Abszess wieder bei dem nächsten Tierkörper dran ist. Das heißt, und das wird dann gemacht, damit man das nicht mehr so sieht, wird es halt abgewaschen. Mhm. Wenn das abgewaschen wird, dann dringt es wieder ins Fleisch rein. Und letztendlich gelangt es dann in die Lebensmittelkette. Letztendlich ja. Mhm. Es ist optisch sauber, aber die Bakterien sind nach wie vor nur da, weil man sagt, oder uns hat man auch das so gelernt und immer wieder gesagt, dass der Tierkörper, dass dann dieser Abszess getrimmt werden muss. Das muss also großflächig ausgeschnitten werden. Mhm. Und das Fleisch einfach so ist wie ein Löschblatt. Ja, also wenn wir von Abszess reden, meinst du ein Geschwulst in oder an dem Tier? Richtig. Mhm, ja. Das gibt's sehr häufig. Wenn eine Geschwulst da ist, dann wird die großflächig ausgeschnitten und in der Regel hat sich das dann. Also das kann man dann bedenkenlos essen, wenn es nicht zu viele Abszesse oder Geschwulste sind. Wenn es einige sind oder Multiabszesse, dann wird das Tier auf jeden Fall untauglich. Was hast du denn noch gesehen oder was siehst du, wie die Tiere, während sie noch leben, gequält werden? Während sie noch leben, da ich ja in der Lebensbeschau nicht so sehr bin, weil da ja in der Regel ein Tierarzt zuständig ist, kriege ich da nicht alles mit. Mhm. Aber dass die Boxen ab und zu überfüllt sind, wie ich schon gesagt habe, und damit ja die Tiere keine Luft nicht kriegen oder zum Teil die Tränkebecken, so sagt man, nicht funktionieren, kommen die ja zum Teil auch durstig an. Also es ist ein ganz großes Leid, was man den Tieren da antut, damit wir billig unsere Würstchen zum Grillen bekommen. Genauso, Domian, ist es. Genauso ist es. Eigentlich sollte man ja möglichst wenig Fleisch essen, weil man einfach sich selber und vor allem den Tieren nichts Gutes tut. Das ist natürlich hochinteressant. Das sagt hier ein Fleischbeschauer zu mir. Ja, genau so hat man das früher immer genannt, Domian. Kannst du denn noch mit gutem Appetit Wurst essen? Ich kann noch Wurst essen, aber nicht mehr mit gutem Appetit. Also ich werde da schon oft an die Leiden der Tiere erinnert. Wenn du solche Sachen da siehst, mit dem Abszess zum Beispiel, ja, bist du denn nicht gefordert oder verpflichtet, das zu melden, den Behörden? Ja, das habe ich ja schon gemacht. Ich habe der Regierung, ich sage jetzt nicht, welche Regierung, aber ich habe der Regierung das gemeldet, dass einfach prekäre Zustände sind bei uns, dass die Tierkörper schmutzig sind, dass es einfach nicht hygienisch obergeht. und dass die Lebendbeschau zu diesem Zeitpunkt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht ordentlich gemacht wird. Und die Regierung hat sich auch da gekümmert. Also das ist die übergeordnete Stelle. Mhm. Aber seit der Zeit kriege ich halt Sanktionen. Ah, das heißt, du hast zu Recht etwas bemängelt und jetzt lässt man es dir spüren. Genau. Lässt man es dich spüren. Weil jetzt bin ich sozusagen, Domian, der Nestbeschmutzer. Ich verstehe, das schwarze Schaf. Und das tut mir schon sehr weh, weil ich ja eigentlich nur meine Arbeit richtig machen will. Natürlich, letztendlich gehörst du gelobt für das, was du da getan hast. Aber das Gegenteil ist da. Das heißt, du hast auch keine, bei deinen Kollegen, es gibt ja wahrscheinlich viele Fleischbeschauer, keine Verbündeten, die dir Recht geben? Die geben mir schon Recht. Aber nur unter vier Augen? Wenn wir untereinander reden, mehr oder weniger unter vier Augen, die sagen, Bernhard, das hast du richtig gemacht, mhm. Das hätte man schon lang machen müssen, dass man da mal bei der Regierung anruft, dass man da Fakten nennt. Da gibt es schon auch ein paar wenige, die sagen, Respekt, dass du das machst. Finde ich auch. Aber letztendlich hast du keine Rückendeckung, weil die wissen, wenn die jetzt das auch bezeugen würden oder sehr hinter mir stehen würden, mhm. Dann geht's denen ja genauso wie mir oder noch schlechter. Wer ist denn dein oberster Dienstherr? Mein Fachvorgesetzter ist eine Tierärztin. Nee, ich meine, welche Behörde ist das? Eine Stadt. Und der oberste Dienstherr ist der Bürgermeister. Ach so, und das heißt also von... Der Oberbürgermeister. Verstehe. Das heißt also von der Stadt, in der du lebst, gibt es dann Schwierigkeiten. Genau. Von deiner Behörde. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass jemand, der den Mund aufmacht, natürlich zunächst erstmal dann auch gemobbt wird, weil er das Getriebe stört. Ja. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du das gemacht hast. Finde auch sehr toll, dass du hier angerufen hast, weil wir immer wieder solche Geschichten hören müssen, damit die Leute einfach wach werden, was in diesen Schlachthöfen passiert, was mit den Tieren passiert und dass wir einfach weniger diese Art von Fleisch konsumieren sollten. Ja. Finde ja, Domian, das sagst du sehr schön. Und was Mobbing anbelangt, ich bin noch nie irgendwo gemobbt worden und ich habe auch noch niemand gemobbt. Und jetzt ist das für mich eine ganz neue Erfahrung, verstehe, die ich machen muss, obwohl ich nichts getan habe, als nur meine Arbeit richtig gemacht. Domian, wenn ich noch ein paar Worte sagen darf. Ja. Jetzt ist es so, jetzt will man mich weghaben, von dort, von der Fleischbeschau. Mhm. Man kann mich ja nicht ohne weiteres kündigen. Das wissen die schon, dass sich der Bernhard das nicht gefallen würde. Also, dass mir das nicht gefallen lässt. Und jetzt versetzt man mich jetzt werde ich strafversetzt, ich nenne es zumindest so, in die Stadtgärtnerei. Oh. Auch zu meinem Beruf. Ich bin gelernter Bäcker, gelernter Koch und habe die Ausbildung 2003 als Fleischkontrolleur gemacht. Okay, Bernhard. Beruf nichts zu tun hat. Verstehe. Ich verstehe den Skandal. Wir rufen dich gleich mal nochmal an und überlegen, ob wir es nicht einfach mal weitergeben an anderen Journalistenkollegen, der sich da noch intensiver mal drum kümmern könnte und sollte. Okay? Machen wir es so. Wir melden uns gleich nochmal. Ich bedanke mich, Domian. Alles Gute dir, Bernhard. Danke für das liebevolle Gespräch. Dankeschön. Und sehr Domian, gern. Tschüss. Tschüss, ciao. Mach weiter. Der Bernhard um 1.25 Uhr und hier ist Fabian und Fabian ist 19. Hallo Fabian. Genau, guten Abend. Guten Abend Fabian, und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich heute Nachmittag im Schrank meiner Mutter Briefe gefunden habe, die darauf hinweisen, dass sie seit dem Studium in einen anderen Mann verliebt ist als meinem Vater, mit dem offenbar auch regelmäßig eine Affäre hatte, sexuelle Kontakte. Stopp, du hast geschnüffelt und die Briefe auch noch gelesen. Nee, geschnüffelt habe ich in dem Sinne nicht. Ich wollte eigentlich heute auf eine Party, da sollte ich mich verkleiden und dafür brauchte ich ein rotes Tuch und danach habe ich in dem Schrank gesucht. Aber dann sind dir Briefe in die Hand gefallen, immerhin hast du diese Briefe gelesen. Ja, das habe ich. Was natürlich nicht in Ordnung ist. Ja, das weiß ich auch, aber sie sind mir eben dann entgegengefallen und habe ich da oben eben den Namen dieses Mannes gelesen. Und wenn ich die jetzt zurückgetan hätte, dann wären mir früher oder später die schlimmsten Gedanken gekommen, was es damit jetzt auf sich hat. Du hast also mehrere Briefe jetzt gelesen? Ja, das ist eine Riesensammlung. Hast du alle gelesen? Nee, das... Nee. wollte ich dann irgendwann auch nicht mehr und konnte es auch tatsächlich nicht. Das heißt, dir diese Briefe verdeutlichen oder dokumentieren, dass in den letzten 20 Jahren oder noch länger? Noch länger, ja. Wie lange? Ja, offenbar seit dem Studium. Also meine Mutter ist jetzt fast 50. Ja, dann sind es, ja gut, 25 Jahre. 25, ja, 30 Jahre, ja. Ungefähr, 25, 30 Jahre. Lebt deine Mutter mit deinem Vater zusammen? Ja. Ja, ja, und ich bin jetzt ausgezogen zum Studieren, aber ich habe auch noch, ja eigentlich 20 Jahre eben in dieser Familie gelebt. Okay, also diese Briefe dokumentieren, dass in der ganzen Zeit der Ehe quasi und ja der Ehezeit deiner Eltern sie ein anderes Verhältnis hatte. Ja, ja, also so ist das, ja. Jetzt ist es aber so, dass diese Briefe in der Form nicht also nicht wirklich Briefe sind. Sie haben kein Datum und keinen Briefkopf und so. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das nicht quasi einfach nur so eine Fantasiewelt ist, die sich meine Mutter aufgebaut hat. Da sind keine Briefmarken mit Poststempel drauf? Nein. Gar nicht. Es ist einfach nur, sind denn überhaupt Briefumschläge da? Auch nicht, nein. Es sind einfach aber, nur also, es sind Blätter? Es sind auch teilweise Stellen durchgestrichen. Also es könnte ja auch sein, dass es quasi so Vorlagen sind, die sie dann noch ins Reine geschrieben hat. Vielleicht schreibt deine Mutter einen Roman oder sowas. Nee. Ja, aber ist doch merkwürdig. Ich habe gerade gedacht, wenn das wirklich so stimmen sollte, wie dumm muss man sein, solche Briefe im Kleiderschrank aufzuheben? Ja, eben. Das ist eben auch die Sache. Ich weiß auch nicht, vielleicht wollte sie ja, dass die gefunden werden oder sowas. Ich weiß es nicht, aber die Briefe sind auch wirklich schon so alt. Also aber sind es denn verschiedene Handschriften auch? Nein, das nicht. Es ist nur ihre Handschrift? Ja. Das heißt, die Briefe, die eigentlich an sie gerichtet sein sollten? Nein, das sind nur ihre. Also es gibt kein Briefwechsel in dem Sinn. Nein. Na gut, dann könnten ja auch Abschriften von Briefen sein, die sie mal verschickt hat. Jetzt? Also ich meine, die sind ja sehr einschlägig. Also Nein, ich meine, du sagst ja, da sind keine Briefumschläge, da sind keine Briefe von einem Mann, da sind keine Briefe, die sie erhalten hat. Es sind nur die Briefe, die deine Mutter geschrieben hat. Ja. Und es gibt keine Briefumschläge. Es könnte doch rein theoretisch sein, dass sie immer von einem Brief, den sie diesem Mann geschickt hat, eine handschriftliche Abschrift gemacht hat und die dort im Kleiderschrank aufbewahrt. Ja, das weiß ich eben nicht, ja. Ich weiß es auch nicht. Fällt mir und jetzt ist das, also das ganz Prekäre ist, dass in dem letzten Brief, wenn ich das in der Briefflut richtig eingeordnet habe, die Frage steht, ob dieser Mann den Vaterschaftstest will. Und es kann dabei nur um mich gehen, weil mein Bruder ein Reagenzglaskind ist. Das heißt, dass eventuell der beste Freund meines Vaters tatsächlich mein Vater ist. Moment, der beste Freund deines Vaters? Ja. Geht es um den? Genau, um den geht's. Ja, der ist auch... Das hast du gerade nicht gesagt. Ja, den wollte ich noch, aber ja. Mhm. Ja, und also der ist auch der Patenonkel von meinem Bruder tatsächlich. Also es ist wirklich ein, ja, auch... Also sie hat diesen Mann mit Namen in diesen Papieren genannt. Ja. Das ist ja eine heiße Sache, die du da entdeckt hast. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und ich weiß jetzt eben nicht, ob das nur Fantasiesache ist oder ob es tatsächlich so passiert ist. Und das ganz Blöde ist jetzt, dass meine ganze Familie 2 Wochen lang im Urlaub ist, dass ich deswegen einfach, also meine Mutter nicht drauf ansprechen kann. Mhm. Und dass ich mich deswegen jetzt im Bett rumwälze und mich frage, was ist hier los? Also ich meine, seit 20 Jahren gehe ich von einer perfekten Familie eigentlich aus, hier auf dem Land. Mhm. Und auf einmal kriege ich da solche Dinge mit. Mhm. Und selbst wenn jetzt diese Affäre tatsächlich so nicht stattgefunden hat, dann ist es erschreckend ist eigentlich, dass meine Mutter offenbar so frustriert ist. Dass sie solche Fantasien hat. Ja, und dass sie diese Fantasien, wenn es Fantasien sind, seit es mich gibt eigentlich hat und seit es mich gibt einen anderen liebt als meinen Vater und dass diese ganze Familiengeschichte ja eigentlich nur Humbug war. Und jetzt ist halt, was ich jetzt mache, weil es ist nicht so, als wäre sie irgendwie im Begriff, hier unsere Familie aufzulösen. Also wir bauen gerade ein neues Bad und so weiter. Also ja, du bist im Moment alleine zu Hause. Ja. Ich frage mich nur die ganze Zeit, egal was es auch sein mag, wieso lässt sie das im Kleiderschrank liegen? Ja. Warum? Warum ist das überhaupt alles aufbewahrt und dokumentiert und warum lässt es im Kleiderschrank liegen? Ja, gut, das können wir nicht beantworten, die Frage. Es sind die Eltern sind in Urlaub. Das heißt, dein Vater, deine Mutter und mein Bruder. Und der Bruder. Ja. Der Bruder ist wie alt? Der ist 14 bald. Bitte? Bald 14. Bald 14. Ja. Zwei Wochen sind die noch weg. Ja. Und ich meine, jetzt geht's gerade wieder ganz gut. Also ich kann mir jetzt vorstellen, quasi diese zwei Wochen irgendwie rumzuschlagen. Aber vorhin lag ich im Bett. Und ich war tatsächlich wirklich am Ende, weil ich meine, ich studiere jetzt auch noch und ich wohne eigentlich nicht hier zu Hause. Ich bin jetzt nur am Wochenende hier. Und ich meine, es muss ja irgendwie weitergehen. Und wenn ich mich jetzt immer fragen muss, habe ich einen anderen Vater oder hat meine Mutter eine Affäre oder? Also das kann ich ganz schwer mit mir rumschleppen, weil ich leider so ein Mensch bin, der sich immer das Schlimmste ausmalt. Ja, ich kann deinen Schock verstehen. Hätte ja jeder an deiner Stelle, wenn man sowas findet. Ich würde jetzt aber erstmal sehen, dass ich die zwei Wochen so rumkriegen würde. Und dann musst du natürlich deine Mutter darauf ansprechen, unter vier Augen zunächst. Ja. Weißt du, alles andere ist jetzt Chaos. Wo sind die in Urlaub? In Kroatien. Ja, wenn du da jetzt anrufst und sie damit konfrontierst, also ich würde es, wenn du es irgendwie aushalten kannst, sieh zu, dass du die zwei Wochen über die Runden kriegst. Ja. Aber dann musst du sie ansprechen. Ja. Also. Oder warst du schon kurz davor anzurufen? Ja, schon. Was heißt kurz davor? Also, ja, das schon. Ich habe mir schon, also vorhin im Bett, als ich wirklich total am Ende war, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einfach wissen, was da los ist. Und wenn meine Mutter dann einfach nur sagt, ja, okay, pass auf, Fantasien oder was weiß ich, dann wäre mir schon geholfen, glaube ich. Ja, aber so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee. Dein Bruder ist 14 Jahre alt. Ja. Wenn du jetzt anrufst, sprengst du natürlich alles. Dann ist der Urlaub kaputt, dann kommt die vielleicht früher nach Hause oder die kommen alle früher nach Hause und alle wissen direkt Bescheid. Also ich würde jetzt wirklich dir raten oder rate dir, die zwei Wochen gehen auch rum. Mhm. Und dann sprichst du zunächst wirklich alleine mit ihr. Vielleicht löst sich das ja wirklich alles auf. Vielleicht. Mhm. Wenn es sich nicht auflösen sollte, ist es auch erstmal gut, dass du mit ihr alleine sprichst. Ja. Aber dann denke ich mir auch wieder, dann habe ich quasi zwei Familien dann auf dem Gewissen, die dann durch die Sache eventuell gesprengt werden und einen gesamten Freundeskreis. Naja, langsam. Jetzt weißt du etwas, dieses Wissen kannst du nicht mehr aus deinem Gehirn weglöschen. Ja. Das heißt, das musst du mit deiner Mutter besprechen. Wer weiß, vielleicht hat es ja sogar eine einfache Erklärung, vielleicht. Ja. Vielleicht. Es ist ja auch so, ich überlege immer noch darüber, dass du sie anrufst, aber wenn du sie anrufst und es ist wirklich etwas dran an der Sache ist, wird sie ja nicht unbeschwert noch 10 Tage im Urlaub sein. Ja, nee, rational kann ich es natürlich nicht erklären, dass ich da jetzt anrufen sollte, aber ich... Emotional ist es verständlich, ja, aber klar, ich weiß jetzt noch, da im Bett und weiß gar nichts. Verstehe. Also ich würde sagen oder sage dir, beiß auf die Zähne, halt's aus, die 14 Tage. Und dann ganz schnell mit der Mutter sprechen. Okay. Und ich drücke die Daumen, dass sich das Ganze vielleicht doch nur als schlimmer blinder Alarm herausstellt. Ja. Mein Lieber. Hoffentlich. Ja. Mann, drück dir die Daumen, alles Gute. Gut, danke schön. Gerne, Fabian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, da möchte ich euch gerne unser Thema nächste Woche mitteilen. Das Thema nächste Woche heißt... In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Körpersäfte. Ich möchte sehr, sehr gerne mit euch rund um diese Thematik Körpersäfte sprechen. Also zum Beispiel über Schweiß, über Blut, Urin, Tränen, eventuell auch über eher ungewöhnliche Körpersekrete, die man so nicht jeden Tag artikuliert, also Gallensekret oder Magensäure. Welche Geschichten habt ihr dazu? Zu Schweiß, Blut, Urin, Tränen, was es alles so an Körpersäften gibt. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr euch schon anmelden wollt mit eurer Geschichte zu diesem Thema, dann könnt ihr das sehr gerne machen unter domian@wdr.de. www.dmdr-fernsehen.de oder natürlich auch nächste Woche dann anrufen, vor der Sendung oder während der Sendung. Also Körpersäfte, das Thema nächste Woche. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich, begrüßen zu können die Tanja, und die ist 40 Jahre alt. Hallo Tanja. Hallo Domian. Tanja, um was geht's bei dir? Domian, bei mir geht's um meine Tochter. Also meine älteste Tochter, die ist 20 und die ist mir im Dezember ins Rotlichtmilieu abgerutscht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich nicht, dass sie freiwillig, also ich sag jetzt einfach mal, für mich als Mutter nicht freiwillig da rein ist, sondern, also ich bin überzeugt davon, dass da ihr Ex-Freund dahinter steckt. Also er ist auf jeden Fall irgendwo der Leitfaden gewesen in der ganzen Geschichte. Hat er damit was zu tun, mit dem Milieu? Ob er jetzt direkt, er direkt mit dem Milieu nicht, ist es so, er gehört der rockerähnlichen Gruppierung Black Jackets an. Die Black Jackets sind vielleicht noch nicht ganz so bekannt wie die Hells Angels, sage ich jetzt mal. Allerdings gibt es die schon seit 1985. Und die sind mittlerweile also expandieren tun sie im Prinzip weltweit mittlerweile schon. Wie lange schon, weiß ich nicht. Das Problem ist aber an der ganzen Geschichte, dass man als Mutter, sage ich jetzt mal, oder auch einfach wirklich mit diesem Thema, zum Problem wirklich alleingelassen wird, auf weiter Flur. Was heißt denn, du sagst im Rotlichtmilieu, arbeitet sie als Prostituierte? Ja. Wie arbeitet sie als Prostituierte? In einem Club oder auf der Straße? Das ist auf jeden Fall ein Club. Und das ist auch ein Black Jackets Haus. Also in einer größeren Stadt in Deutschland? Richtig. Genau. Und bitte? Hast du denn noch Kontakt zu deiner Tochter? Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit ihr gesprochen. Wie ist denn dein Eindruck von ihr? Also der Eindruck jetzt am Telefon, ich meine, da redet sie eh nicht viel von sich persönlich, sondern nur, klar, ihr geht's gut, ja, viel Arbeit, wobei das für mich dann schon wieder ein Problem ist, als Arbeit als solches zu sehen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich sag jetzt, gut, sie ist da drin und ich bin auch überzeugt davon, dass sie in irgendeiner Art und Weise unter Druck steht. Wie hast du das denn überhaupt erfahren, dass sie da arbeitet? Ja, das war nächtelange, tagelange Recherchierarbeit. Ach so. Also ich kam von der Arbeit, sie war nicht mehr da, ihre Sachen waren gepackt, ein Brief lag da. Und ich Ach so, das heißt, sie hat noch zu Hause gewohnt? Ja, genau. Ach so. Und ich habe die Welt einfach nicht verstanden. Es gab keinen Streit, nichts, wo man hätte sagen können, okay, sie hat halt jetzt einfach ihre Sachen gepackt, hat ihre Lehre abgebrochen und dann habe ich sie erst mal versucht zu kontaktieren. Da war, hat sie mir nicht geantwortet, keine SMS, nichts. Irgendwann habe ich dann auch mit der Chefin von ihr gesprochen. Und sie hatte mir dann schon auch gesagt, dass sie eben eine Veränderung an ihr bemerkt hätte die letzten 14 Tage und sie eigentlich schon auch davon ausgehen würde, dass es eben mit diesem Ex-Freund zu tun hätte, weil die Natascha war mit ihm dann nicht mehr zusammen. Sie hat dann im Prinzip so meine Befürchtung oder meine Vermutung auch mit dem dann etwas bestärkt. Ja, dann hat sie gemeint, ich soll mich doch einfach mal mit der Polizei in Verbindung setzen. Habe ich dann auch gemacht. Also du hast es dann, machen wir es nicht so ausführlich, du hast es dann über die Polizei rausgekriegt, dass das Mädel doch tätig ist? Nein, das habe ich selber rausbekommen. Ich habe es an der Polizei gesagt, so war es. Weil das Problem war, natürlich volljährig, einen Brief hinterlassen, es bestand keine Gefahr. Ja, ist mir schon klar. Aber wie hast du es denn dann rausgekriegt? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit vielen Tricks gearbeitet. Ich habe dann einfach mit der Telefongesellschaft gesprochen, wo sie ihr Handy hatte, habe mir dann wirklich alle Nummern geben lassen, die sie dann antelefoniert hatte oder die sie angerufen hatten. Also du warst richtig ein Detektiv, kann man sagen. Du hast richtig recherchiert. Richtig, ja, ganz ehrlich. Okay, und dann hast du es irgendwann rausgekriegt, dass sie da ist. Und es ist auch hundertprozentig so, dass sie dort als Prostituierte arbeitet. Ganz sicher. Ich meine, letztendlich habe ich sie dann im Internet gefunden. Das war noch viel schlimmer. Ja. Hast du sie denn darauf auch angesprochen? Hier nach dem Motto, was machst du da? Warum bist du da? Natürlich, die Kripo, also ich muss auch sagen, die Kripo ist wirklich sofort dahin gegangen und dann sagt die, ich werde zu nichts gezwungen, mir geht's gut und sagt dann tatsächlich, meine Mutter, die, ich fühle mich von meiner Mutter belästigt, sowas. Mhm, dann habe ich gedacht, nee, das waren alles so atypische Sachen, aber es geht jetzt eigentlich wirklich darum, ich muss jetzt sagen, okay. Moment, da könnte, stopp mal, Emma. Das heißt, da kann die Polizei natürlich dann nichts mehr machen. Nein, die können sie nicht. Die junge Frau ist erwachsen und sie sagt, sie wird zu nichts gezwungen. Aber meine Frage war gewesen, hast du sie persönlich gefragt, warum machst du das? Also ich habe sie mal drauf angesprochen, aber eigentlich eine direkte Antwort habe ich darauf nicht bekommen. Die Frage ist ja einfach, warum machst du das? Du musst ja irgendwas sagen. Ja, um Geld zu verdienen. Aber Domian, hier geht es eigentlich darum, dass ich sage, ich muss jetzt differenzieren. Das eine ist mein Kind, das andere ist wie als erwachsene Person, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich weiß sicher, dass er das nicht freiwillig macht. Nicht freiwillig, dass er gesagt hat, hey, ich finde das eine tolle Arbeit, da kann man viel Geld verdienen. Mhm. Sie verdient dann nicht immer ein Geld. Das ist ja noch das Nächste. Sie zahlt ja ihre Telefonrechnungen zum Beispiel gar nicht. Das sind lauter Sachen, ich kriege das alles mit. Natürlich bin ich da dran und ich werde auch nie locker lassen. Ich habe das ganz ehrlich zu ihr gesagt. Ich habe das auch zur Polizei gesagt. Ich habe gesagt, ich werde da nicht locker lassen. Aber die Polizei hat sich jetzt wahrscheinlich da rausgezogen. Ist das so? Also speziell, was den Fall eben von meiner Tochter anbetrifft, erst vor kurzem, ja. Weil sie haben sie erst vor kurzem... Ich frage dir mal ein paar Sachen. Die hat sich wahrscheinlich rausgezogen, weil die können nichts machen, solange keine Straftat sichtbar vorliegt. So ist es. Deine Tochter wohnt jetzt auch nicht mehr, gar nicht mehr bei dir, sie kommt auch gar nicht mehr nach Hause. Gar nicht mehr. Seitdem sie weg ist, gar nicht mehr. Wie oft bist du mit ihr in Kontakt? Also ich muss jetzt sagen, ich habe erst wieder Kontakt zu ihr seit Ostern. Wie oft? Und da ist es wirklich sehr sporadisch. Also ich muss jetzt sagen, die letzten 14 Tage war es dann eher so, dass man so alle 2-3 Tage mal eine SMS schickt. Achso, mehr aber, nicht. Aber und werden da Belanglosigkeiten ausgetauscht oder geht's da auch? Belanglosigkeiten, ja, genau. Aus denen du nicht sehen kannst, wie es ihr geht. Das kannst du nicht deuten aus den... Also ich habe sie das letzte Mal in Ostern gesehen. Ich habe sie also seitdem sie eigentlich wirklich dreimal gesehen. Ich meine jetzt aus den SMS, kannst du nichts herausdeuten. Nee, kann ich nicht. Also sie ist auf jeden Fall mal nicht mehr die Person, die ich kannte, ja, als meine Tochter, als Mensch. Aber da sind einem doch jetzt wahrscheinlich, du merkst es ja wahrscheinlich ständig, dir sind komplett die Hände gebunden. Du kannst ja gar nichts machen. Nein, kann ich nicht, aber eben und deswegen habe ich jetzt auch bei dir angerufen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe auch schon eine lokale Zeitung angesprochen, wo ich die Geschichte erzählt, in der Hoffnung. Also mir geht es eigentlich darum, einmal sage ich mal, ich bin wahrscheinlich nicht die einzigste Mutter, ja, der so geht. Mhm. Aber ich habe einfach, ich finde da nirgends irgendwelche Kontaktpersonen, wo ich mich eventuell mit denen zusammensetzen könnte. Mhm. Hast du denn im Internet mal recherchiert? Nee, da habe ich nicht. Nee, ich wüsste nicht mal, was ich da eingeben sollte oder eingeben müsste. Mhm. Und das andere ist, hier geht es wirklich um diese Gruppierung, diese Black Jackets. Ich begebe mich vielleicht jetzt auch wirklich auf ein gefährliches Terrain, sage ich jetzt mal, für mich. Mhm. Aber ich habe auch. Ich kann zu denen gar nicht sagen, ich weiß darüber nichts, muss ich offen gestehen. Mhm. Kann dazu nicht sagen. Okay, ich merke schon, was dein Anliegen ist. Dein Anliegen ist, du möchtest irgendwie vielleicht auch mit Gleichgesinnten irgendwelche Strategien besprechen, was man tun könnte. Wir werden dich erstmal zurückrufen. Wir werden mal im Hintergrund überlegen, wie wir da gezielt dir vielleicht eine Hilfestellung geben können. Es wird schwer werden, sage ich dir gleich. Es wird schwer. Das ist richtig. Aber was ich eben noch ganz kurz sagen wollte, was eventuell die Öffentlichkeit auch gerne mitkriegen durfte, es geht mir oft darum, dass die Mädels, die werden dazu gezwungen, in irgendeiner Art und Weise, ja. Also die haben da schon ihre Strategie, wie sie da mit den Frauen umgehen. Mhm. Und denen wird ja auch immer gesagt von der Polizei, wenn sie wirklich aussteigen möchten, wenn sie was sagen, dass sie da natürlich bekommen. Mhm. Ja, also da wurden sie ja nicht allein gelassen werden. Aber es ist so, dass den Mädchen oder den Frauen wirklich einsuggeriert wird, der Polizei muss nichts glauben. Ja, ja, also natürlich. Denen fehlt so gar nichts, keine Informationen. Aber die Botschaft, die wir jetzt hier loslassen können, auch für vielleicht potenziell Betroffene, die Mädchen werden nicht alleine gelassen von der Polizei, wenn sie raus wollen. Richtig. Sie können anonymisiert werden, die müssen auch keine Angst haben, die Mädels. Die müssen nur einmal den Schritt wagen, sich der Polizei anzuvertrauen oder einer anderen Person, und dann wird geholfen. So, wir versuchen dir jetzt auch zu helfen, Tanja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Das wäre ganz ordentlich. Alles Gute. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Ralf. Ralf ist 39. Hallo Ralf. Hallo lieber Domian, ich grüße dich. Ja, hallo Ralf. Ich freue mich, dass ich das erste Mal bei dir angerufen habe, und ich muss dir sagen, ich finde deine Sendung sehr, sehr toll. Ich danke dir sehr herzlich. Um was geht's denn bei dir, Ralf? Bei mir geht's darum, dass ich schon in frühester Kindheit sehr vielen Menschen Gutes getan habe und sehr vielen Menschen geholfen habe, die sehr starke Probleme hatten. Das hast du in frühester Kindheit getan? Ja. Ich habe so einen Hall auf dem Kopfhörer. Hast du eine Freisprechanlage an? Ja, der Fernseher. Ja, soll ich den ausschalten? Bitte, ich bitte sehr darum, ja. Ja. Ja, diese Information wird in 100 Jahren mal bei den Leuten sein. Ja. So. Also ich muss auch sagen, dass ich immer noch Menschen helfe. Wie hilfst du den Menschen? Also ich habe in der Schulzeit angefangen, dass ich Dinge wahrgenommen habe, die andere Menschen nicht sehen können. Oh, jetzt seid ihr aber sehr neugierig. Also, was zum Beispiel? Dass zum Beispiel ich zu einem Kind gesagt habe, du wirst eine schlechte Schulnote haben. Und danach kam das Kind zu mir und sagte, du bist unheimlich, Ralf. Du hast mir das auch gesagt und ich habe eine Sek geschrieben. Ich verstehe. Das heißt, du hast übersinnliche Fähigkeiten. Das habe ich zu meiner Kindheit noch nicht gewusst. Mhm. Aber jetzt weißt du es. Ich weiß es. Was für Fähigkeiten genau, Ralf, sind das? Das sind einfach, dass ich Dinge wahrnehme, die ich nicht erklären kann. Also Dinge, die sich in meinen Träumen abspielen und ich auch sehr real sehe. Also zum Beispiel, wenn mir eine alte Frau gesagt hat, kannst du meine Katze finden? Ich habe meine Katze verloren. Und ich frage die Farbe der Katze, habe ich diese Katze gefunden? Dann kannst du sagen, die Katze ist auf dem und dem Grundstück unter dem Baum. Ja, genau. Und ich habe auch Fotos angefasst und habe sofort diese Energie dieser Katze gespürt. Kannst du auch hellsehen? Ja, das ist so eine Art, ja. Also, nein, hellsehen ist das ja, genau. Kannst du Gedanken lesen, das meinte ich. Also Gedanken lesen, das ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich nehme Menschen wahr, die sehr starke Probleme haben. Ich bin sehr empathisch veranlagt. Bist du denn so ein Mensch, der das aus Menschenfreundlichkeit tut? Ich habe immer noch so einen Schallhall auf der Leitung, egal. Oder verdienst du damit auch Geld? Also ich habe auf jeden Fall schon im Altenheim gearbeitet und habe auch damit Geld verdient. Aber da ging es mehr um die alten Menschenbetreuung. Und jetzt verdienst du damit Geld, mit diesen Fähigkeiten? Also ich mache das auch sehr viel umsonst, muss ich sagen. Ich verdiene nicht sehr gut, aber ich mache das auch aus Menschlichkeit. Was machst du hauptsächlich vom Beruf? Also momentan arbeite ich auf verschiedenen Portalen, aber ich möchte jetzt nicht so sehr diese Portale mit in Betracht. Nein, natürlich nicht. Aber das beantwortet meine Frage. Das heißt, du verdienst dein Geld mit so Hotlines, mit Hotlines, Wahrsager-Hotlines. Ja, aber ich bin nicht ein Scharlatan, der dem Menschen sagt, du wirst jetzt jemanden kennenlernen oder es wird so und so sein. Nein, es wird manchmal immer in eine falsche Richtung gelenkt. Kannst du dir ja vorstellen, dass ich natürlich jetzt auch da sehr skeptisch bin, wenn ich das höre oder wenn ich schon mal in diese Kanäle reinzappe, kommt mir eher das kalte Grausen. Ja. Und ich habe immer den Eindruck, dass dir die armen Anrufer wirklich so richtig übers Ohr gehauen werden. Ja, also es gibt wirklich Menschen, die können es nicht. Aber ich muss einfach sagen, dass ich kann das nicht erklären. Aber es ist eine Sache bei mir da, dass ich Menschen sehr, sehr wahrnehme, auch wenn sie mir manchmal keine Frage gestellt haben und ich nie in meinem Leben Psychologie oder so etwas gestellt haben. Aber ich will dir was sagen. Wenn man, nehmen wir mal an, man hat so eine Gabe. Ja. Wenn es eine Gabe, denn wenn man das so nennen mag, ja, wäre es denn nicht viel redlicher, wenn man das nur aus Menschenfreundlichkeit anwenden würde und damit eben dann kein Geld verdienen würde? Das habe ich auch. Ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die ich 2 Jahre lang begleite, die auch in einer sehr schwierigen Lebenssituation steckt. Mhm. Und sie sagt immer, Ralf, ich kann dich anrufen und sie hat meine private Geheimtelefonnummer und sie kann mich anrufen. Na gut, bei einer guten Freundin ist das ja auch selbstverständlich. Ja. Ja, wenn du jetzt so ein begabter Mensch bist und wie viel nimmst du denn da? Was kostet das, wenn man bei dir anruft? Also das kostet manchmal so 99 Cent die Minute. Und wie lange redest du mit den Leuten in der Regel? Also manchmal 5 bis 10 Minuten. Mhm. Und ich habe auch schon bei Seelsorgestellen gearbeitet, auch unentgeltlich, muss ich sagen. Also nochmal, bei diesen Hotlines bin ich sehr skeptisch. Und ja? Eigentlich weiß, wenn du meine Sendung kennst, weißt du, dass ich die Leute davor warne, dort anzurufen, ja, und sich da bequatschen zu lassen. Ja. Okay, wo du schon dran bist, würde ich dich gerne was fragen, ob du was über mich sagen kannst und möchtest. Also ich sage auf jeden Fall, dass ich jetzt momentan sehr, sehr aufgeregt bin hier, ja, im Fernsehen und eigentlich über das Thema in der Öffentlichkeit sehr wenig spreche. Ah, also das möchtest du dann nicht machen? Möchte ich mich jetzt nicht machen, ja. Das verstehe ich. Und ich habe aber auch, du bist auch ein sehr engagierter Moderator, ja, und ich sage dir eins, du wirst auf jeden Fall noch sehr viele Sendungen im Fernsehen machen. Und du machst das auch mit Begeisterung. Und du bist ein Mensch, der auch ein sehr ausgeprägtes Helfersyndrom hat. Und du wirst das auch immer wieder versuchen, den Menschen so gut wie es dir in deiner Kraft steht, zu helfen. Das hört man doch gerne. Lieber Ralf, danke dir und dir wünsche ich alles Gute. Und ich möchte mich von dir verabschieden. Ich bedanke mich auch bei dir. Alles Gute. Und auch wenn man, darf ich noch kurz was sagen? Ganz schnell, ja. Auch wenn manche Menschen das noch nicht einordnen können. Mhm. Es gibt manchmal zwischen Himmel und Erde mehr, als man mit dem rationalen, natürlich, Verstand erklären kann. Unterschreibe ich sofort, Ralf. Ich bedanke mich. Alles Gute. Herzlich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt hoffe ich, dass mein Hall weg ist. Hallo, Peggy. Moin, moin. Ja, Peggy, hallo. 42, mein Hall ist auch weg. Perfekt, das lag an der Leitung. Das waren übernatürliche Kräfte, glaube ich, gerade, die mir auf die Ohren gehalten haben. Ja, genau. Was hältst du denn von solchen Hotlines? Gar nichts. Gar nichts. Nicht. Siehst du wie ich? Ja, ganz skeptisch. Gar nicht, nein, ja, überhaupt nicht. Ja, ja. Nein. Es ist eher immer witzig, wenn man sich das anguckt, wenn, ja, im Fernsehen. Aber nur 5 Minuten und dann weg. Genau, ganz genau. Gar nicht. Peggy, was geht's bei dir? Bei mir geht es eigentlich so um die Liebe. Um die Liebe? Ja. Bist du verliebt? Ja. Erzähl mal. Sogar. Ich habe vor circa 7 Monaten einen Mann kennengelernt übers Internet. Und wir haben uns regelmäßig besucht. Er war bei mir, ich war bei ihm. Weil wir haben leider eine Entfernung von 300 Kilometern. Mhm. Und mittlerweile ist die Liebe, also für mich ist es die große Liebe. Ich habe eine Tochter, die ist 15. Ja, du bist Single, hoffentlich. Ja, ich bin Single, genau. Ist er auch Single? Ja, er ist auch. Das ist ja auch schon mal gut. Ja, er ist auch Single. Ja. Und hat er auch ein Kind? Hat er auch ein Kind? Ja, er hat auch ein Kind, lebt aber nicht bei ihm. Lebt, weiß ich nicht, ich glaube 500 Kilometer entfernt von ihm. Hat nicht sehr großen Kontakt, weil er zwischendurch immer mal im Ausland gelebt hat. Ja. Wie alt ist dieser Mann? Die Tochter ist 13. Nee, wie alt der Mann ist? 46. Ah ja, okay. Mhm. 7 Monate verliebt. Ja, völlig nicht. Zwischendurch gab es natürlich immer kleine Missverständnisse aufgrund der Entfernung, ja, von uns beiden. Wir sind jetzt an einem Punkt, oder er ist an einem Punkt, dass er gerne möchte, dass ich zu ihm ziehe. Ah, 300 Kilometer. Ja. Das ist natürlich eine weite Strecke und das heißt, du würdest dein gesamtes Umfeld, würdest du aufgeben müssen. was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Ich lebe seit eh und je, seit 42 Jahren an demselben Ort, in demselben Haus. Dann könnte man ja sagen, dann wird es mal Zeit, dass mal ein Tapetenwechsel ansteht. Mhm. Einerseits könnte man das sagen. Ja, genau. Einerseits auf alle Fälle. Das hat er mir auch gesagt. Warum kommt er nicht zu dir? Er möchte nicht in diese größere Stadt, beziehungsweise auf dem Dorf, wo ich lebe, möchte er überhaupt nicht leben, weil hier überhaupt nichts los ist, weil hier nachts die Bürgersteige schon um 18 Uhr hochgeklappt werden. Mhm. Und er wohnt in einer größeren Stadt? In einer größeren Stadt, genau. Mhm. Also er war schon zweimal hier. Wenn ich sehe, wenn er mit dem Zug ankommt und wie nervös und diese vielen Menschen ihn machen ihn einfach nur krank, beziehungsweise er fühlt sich total unsicher. Also er hat definitiv gesagt, er kann nicht hierher, er fühlt sich hier nicht wohl und das würde unserer Beziehung nicht gut tun. Ja, also hat der Mann eine klare Vorgabe, was er will. Ja, zum Anfang hieß es ja, er könnte sich das für ein paar Monate vorstellen. Mhm. Mittlerweile ist er jetzt auf dem Standpunkt, dass er sagt, nein. Mhm. Und dir macht es Angst? Mir macht es Angst, weil jetzt fast unsere Beziehung oder unsere Liebe auf dem Spiel steht, weil ich soll jetzt zu ihm ziehen. Also nicht auf heute auf morgen, das ist klar. Ich meine, dir macht es Angst, dort in diese Stadt zu ziehen? Nein, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht? Nee, für ihn nicht. Also die nein, nein, nicht für ihn. Nein, macht es dir Angst, in diese Stadt zu ziehen? Ja. Ja, das meinte ich. Mhm. Das meinte ich. Also für dich wäre das ein sehr schwerer Schritt. Nein. Also mein Problem ist eigentlich der, dass ich meine Tochter zurücklassen müsste, beziehungsweise nicht wegen ihm, weil meine Tochter geht aufs Gymnasium und ich möchte, dass sie eigentlich ihr Abi... Wie alt ist sie? 15. 15, ja. 15. Sie hat mir definitiv gesagt, sie möchte nicht mit. Finde ich ein ganz großes Argument, Peggy. Finde ich ein großes Argument, wenn deine Tochter 15 Jahre alt ist, dass sie noch bei der Mutter sein möchte und dass sie auch nicht weg will. Also ich sag dir mal spontan, die Sendung ist gleich vorbei, aber so spontan mein Gefühl. Mein Gefühl ist... Lasst ihr damit mal noch ein bisschen Zeit. Ihr seid erst 7 Monate zusammen. Da kann man auch noch ein bisschen warten. Und wenn der Bursche das ernst meint, dann 300 Kilometer ist nun auch nicht die Welt. Das ist wirklich nicht die Welt. Da kann man auch eine ganze, es gibt viele Paare, die über Jahre Fernbeziehungen haben und immer hin und her pendeln. Ich würde jetzt nichts überstürzen. Auf keinen Fall. Und wenn du bei deiner Tochter bleiben willst, finde ich gut, dann bleib auch bei deiner Tochter erstmal. Okay. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich rum ist. Alles klar, schade, aber ja, es ist wunderbar, mal von einem wirklich Außenstehenden noch mal eine Bestätigung zu bekommen. Genau, ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist, meine Liebe. Ja, alles klar. Peggy, okay. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, Patricia Unger. Montag sind wir da natürlich nicht da, da ist ja Pfingsten, Feiertag, aber wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende und alles Gute, bis nächste Woche. Bye, bye, tschüss.